Geld an, die wir draußen brauchen. Viel sind hinter getan, nach dem Gesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht. Spekulieren, ihr trinkt, ihr betrügt die Welt. Schmarotzen und leben von unserem Geld. Nennen uns Coache nach ihrem Gesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht hat, hat das Recht. Gerichte und Straßen, Welte bewegen sich da. Visionisten und ihren Staat. Sie verurteilen uns nach ihrem Gesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht hat, hat das Recht. Sie sind im Kauf, um uns zu quälen. Schützen die Reichen, die uns verstehen. Sie verurteilen uns nach ihrem Scheißgesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht. Sie nehmen uns aus. Sie schmeißen uns raus, sie tun nichts für uns, doch sie leben von uns. Sie nennen uns ihre Sklaven, und wenn wir kämpfen, werden wir uns gallen. Und ihr hinter Kindern gibt die Hoffnung nicht auf. Eure Richter sind feige, eure Wächter sind gekauft. Sie fürchten sich nur vor einem Gesetz. Wer für das Volk kämpft, wer hat das Recht? Ihr seid die Gefangenen im Freiheitskampf. Im Kampf um unsere Zukunft, um unser Land. Und es gibt für uns nur ein Gesetz. Wer für das Volk kämpft, der hat das Recht. Sie nehmen uns aus, sie schmeißen uns raus. Sie tun nichts für uns, doch sie leben von uns. Sie nennen uns ihre Sklaven. Und wenn wir kämpfen, werden sie uns jagen. Denn sie wissen, der Kampf weiter. Und sie wissen, die Wahrheit wird siegen. Wir sind hinter Gittern, die nicht frei wollen. Wir sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen. Wir sind hinter Gittern, nach dem Gesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht. Spekulieren, intrigieren, trinken die Welt. Schmarotzen und leben von unserem Geld. Kennen uns Deutsche nach ihrem Gesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht hat, hat das Recht. Die Richter und Staatsanwälte sind wenigstens da. Visionisten und ihren Staat. Sie verurteilen uns nach ihrem Gesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht. Sie sind gekauft, um uns zu quälen. Schützen die Reichen, die uns bestehlen. Sie verurteilen uns nach ihrem Gesetz. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht. Aus. Sie schmeißen uns raus, sie tun nichts für uns, doch sie leben von uns. Sie nennen uns ihre Sklaven, und wenn wir kämpfen, werden sie uns jagen. Denn sie wissen, der Kampf geht weiter. Und sie wissen, die Wahrheit wird siegen.